Lachen Sie sich frei. Die besten Ärzte, Militär, Herrin und sonst noch Witze von und mit Hannes Flessner. 1970 bei Fachschallplatten erschienen. Unter anderem mit Im Entbindungsheim, Der stotternde Schotte, Auge um Auge, Rumbalotte. Viel Spaß dabei wünscht euch euer Kultwink. In der Volkshochschule findet ein Lehrgang, ein Kursus statt über Nachrichtentechnik. Nun ist aber ein älterer Herr, der begreift das alles nicht mehr so richtig, obgleich er sich viel Mühe gibt, aber er kommt da nicht dahinter. Geht also zu dem Vortragenden und er hätte das alles nicht ganz begriffen. Und wie das ja nun wirklich wäre mit der Telegrafie, ja, sagt der Kursusleiter, passen Sie mal auf, mit der Telegrafie, das ist so. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen riesengroßen Hund, einen ganz langen Dackel. Der steht mit den Vorderbeinen in Hamburg und mit den Hinterbeinen in Essen. Und nun tritt ihm in Essen jemand auf den Schwanz und dann bellt er in Hamburg. Das ist Telegrafie. Ja, sagt der Alte, aber was ist denn nun, da gibt es doch auch noch drahtlose Telegrafie, was ist das denn? Ja, sagt der Lehrgangsleiter, das ist genauso, nur ohne Hund. Da treffen sich zwei Freunde und sagt der eine, sag mal, du hast doch neulich geheiratet. Ja, sagt er, ich habe geheiratet, das war ein furchtbarer Reinfall. Sagt er, wieso war das ein Reinfall? Ja, sagt er, weißt du, nach der Hochzeitsnacht, nun bin ich doch sehr lange Junggeselle gewesen, und nach der Hochzeitsnacht, da habe ich also meiner jungen Frau aus Versehen, aus alter Gewohnheit, einen 100-Markschein auf den Nachttisch gelegt. Ja, sagt er, das ist natürlich peinlich, sagt der andere. Mir sagt er, der jung verheiratet, es kommt noch viel schlimmer. Du wirst es nicht glauben, die hat mir 20 Mark zurückgegeben. Da gibt es eine Gewerkschaftsversammlung im Jahre 1984. Das ist ein Ausblick auf die Zukunft. Und die Genossen sitzen im Saal und der Funktionär steht am Rednerpult und sagt, Genossen, es ist erreicht. Künftig werden wir nur noch mittwochs arbeiten. Kommt ein Zwischenruf aus dem Saal. Was, jeden Mittwoch? Er hat eine Familie Besuch bekommen und der Vater sagt zu seinem Sohn, Fritzchen, du geh doch mal in den Keller runter und hol uns doch mal eine gute Flasche Wein. Ja, ist gut, Papa. Fritzchen zieht ab, ist nach 3 Minuten wieder oben und sagt, Papa, das mit dem Wein ist nichts mehr. Ja, warum denn nicht? Ja, Meyers nebenan haben die Latte wieder vorgenagelt. Da besichtigt eine Regierungskommission eine Entbindungsanstalt. Die werden ja auch gelegentlich mal kontrolliert und ob da alles in Ordnung ist. Und der leitende Regierungsmedizinalrat oder wie sich solche Herren nennen, geht zu der ersten Frau ins Bett und sagt, na, meine liebe Frau, wann erwarten Sie denn Ihr Baby? Sagt sie, am nächsten Donnerstag. Ah ja. Sie geht zur zweiten Frau. Und wann sehen Sie dem frohen Ereignis entgegen? Sagt sie, auch am nächsten Donnerstag. Er geht zu der dritten Frau und bevor er die fragen kann, sagt sie zu ihm, mich brauchen Sie gar nicht erst zu fragen, ich war auch mit auf dem Betriebsausflug. Ein Känguru kommt in eine Bar und verlangt einen Martini. Bartender wundert sich, gießt den Martini ein, setzt ihn dem Känguru hin und sagt, das macht 5 Mark. Und fügt dann gleich dazu, also das passiert mir auch im Leben zum ersten Mal, dass also ein Känguru in die Bar kommt und verlangt einen Martini. Er sagt, das Känguru, bei den Preisen wird das auch wohl das letzte Mal gewesen sein. In London findet eine wohltätige Sammlung statt. Und als die Sammlung vorüber ist und die Kassen Sturz machen, finden sie unter den Münzen in diesen Sammeldosen auch 3 Hosenknöpfe. So sagt einer von den Zählern, ich möchte wetten, das war ein Schotte. Da mischt sich ein alter Mann ein und sagt, ich glaube, Sie irren sich. So wie ich das sehe, waren das 3 Schotten. Nun ist da bei einem Schotten der Notstand ausgebrochen. Und er geht zu seinem Freund und leiht sich bei dem ein Verhüterli, ein Stückchen Gummischutz. Und nach 14 Tagen treffen sich die beiden Freunde wieder und da sagt der ihm das geliehen hat, sag mal, willst du mir das vielleicht mal zurückgeben? Da sagt er, also es tut mir furchtbar leid, das kann ich nicht, das habe ich während der Fahrt aus dem Auto geworfen, das ist weg, das... Sagt der andere, das hättest du aber nicht tun dürfen, der gehörte doch der Sozialbehörde. Da fragt ein Junge seine Mutter, sag mal Mutti, wie bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Ja, die Mutter ist mit ihrem Kolle noch nicht so ganz klar und sagt, in einem Rosenblatt, mein Kind. Er zieht also zum Vater und sagt, du, Papa, wie bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Und der Vater überlegt einen Moment und sagt, ja, weißt du, mich hat der Osterhase gebracht. Er zieht zu seiner Schwester und sagt zu ihr, Barbara, wie bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Sagt Barbara, mich hat der Klapperstorch gebracht. Da stampft der Junge mit dem Fuß auf und sagt, verdammt nochmal, ist in dieser Familie denn nicht einer, der normal geboren worden ist? In die Praxis eines Arztes stürzt ein Mann, ganz entsetzt, und sagt, Herr Doktor, meine Frau hat ein Kind bekommen, Sie sind ja unser Hausarzt. Ich verstehe das alles nicht. Das Kind hat rote Haare. Na, sagt der Arzt, das gibt es doch schon mal. Nein, das kann es überhaupt nicht geben. Ich habe keine rote Haare, meine Frau hat keine roten Haare. In unserer Familie, väterlicher und mütterlicherseits, gibt es überhaupt keine roten Haare. Ich begreife das nicht. Ja, sagt der Arzt, vielleicht hat das irgendeine wissenschaftliche Erklärung. Man könnte ja mal drüber nachdenken. Sagen Sie mal, mich interessiert in dem Zusammenhang, wie oft waren Sie denn mit Ihrer Gattin intim? Ja, sagt der Mann ein bisschen verlegen, einmal. Da sagt der Arzt, ja, wie, einmal täglich oder einmal wöchentlich oder, nein, nein, das nicht. Ja, wie, einmal monatlich? Nein, nein, das auch nicht. Ja, wie, etwa einmal im Jahr? Sagt der Mann, ja. Da sagt der Arzt, ist doch gar kein Wunder, dass Ihr Kind rote Haare hat. Da hat sich Rost angesetzt. Es gibt ja noch eine nette Geschichte, die ist so ähnlich. Da kommt die junge Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Sie müssen mir unbedingt helfen, ich bekomme ein Baby. Und es tut mir leid, dass ich es sagen muss, es wird ein Negerbaby werden und Sie müssen meinem Mann das irgendwie klar machen. Ja, wenn es soweit ist, dann schicken Sie Ihren Mann dann zu mir. Das Kind wird geboren, es wird ein kleines Negerbaby. Der Mann stürzt zum Arzt und tobt und beschwert sich und da sagt der Arzt, mein Lieber, auch dafür kann es ja eine Erklärung geben. Das ist vielleicht nur eine Frage der Machart. Wieso, sagt der Mann. Ja, dann schildern Sie mir doch mal, wie es zu diesem kleinen Kindlein da so gekommen ist. Ja, sagt der Mann, wir sind ins Bett gegangen und wie sowas eben... Ja, ich möchte das wissen, wie das eben ist. Sagt der Mann, na ja, also... Badezimmer gewesen und dann ins Bett gegangen und naja, und da, ja, sagt der Arzt, und dieses und dann, das müssen Sie mir bitte genauer erklären. Ja, dann hat also meine Frau, hat sich ins Bett gelegt und dann hat sie die Beine geöffnet und sehen Sie, sagt der Arzt, da haben wir es doch schon das Licht reingekommen. Da kommt ein Ausländer zum ersten Mal nach Bonn, steht vom Bundesverteidigungsministerium und bewundert diesen Riesenbau, dieses Bonner Pentagon und fragt dann einen Gefreiten, der da Wache schiebt, sagen Sie mal, ist ja ein tolles Gebäude. Ja, das Verteidigungsministerium. Menschenskinder. Das sind Fenster über Fenster und alles Büroräume. Wie viel Leute arbeiten denn hier? Ja, sagt der Gefreite, ich schätze so ein knappes Drittel. Da geht ein Homo zum Psychiater, weil er mit seiner Veranlagung nicht ganz klarkommt und möchte ein bisschen normalisiert werden. Und da sagt der Psychiater zu ihm, na, nun nehmen Sie mal erstmal hier Platz, legen Sie sich mal hier auf die Liege und entspannen Sie sich und denken Sie an gar nichts und beantworten Sie mir nur meine Fragen, denn wahrscheinlich gibt es doch in Ihrer Vergangenheit irgendetwas, was Sie in diese Richtung gebracht hat, und möglicherweise waren das Umwelteinflüsse. Und er hält also einen großen Vortrag. Und können Sie sich irgendwie erinnern, dass in früherer Zeit mal irgendwo ein Anstoß zu dieser Veranlagung gekommen ist? Da sagt der junge Mann, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Angefangen hat das eigentlich damals im Wald. So, sagt der Arzt, was war denn da? Er sagte, ich war noch ein Jüngling und ich war im Wald und da war auch ein älterer Herr, so 50, 60 und schon ziemlich beleibt und kahlköpfig, und der hat sich mir genähert und damit hat alles angefangen. Da sagt der Arzt, ja, das kann ich schon verstehen. Nur eins verstehe ich daran nicht. Sie waren doch ein Jüngling und das war ein älterer, beleibter Herr. Hätten Sie denn da nicht weglaufen können? Da sagt der junge Mann, ja, eigentlich schon. Aber es ist natürlich auch schwierig mit so hohen Absätzen und so einem engen Rock. Da treffen sich zwei Schotten. Da sagt der eine zum anderen, Mensch, sag mal, du hast doch jahrelang gestottert. Du stotterst ja gar nicht mehr. Nee, sagt er, das habe ich mir abgewöhnt. Sagt der andere, denn bei was für einer Gelegenheit? Sagt er, bei einem Ferngespräch nach London. Da kommt ein Ehepaar an einem Hühnerhof vorbei und wie es der Zufall will, ist da gerade ein Hahn in voller Aktion. Beglückt ein Huhn, beglückt ein zweites Huhn, ein drittes, ein fünftes, ein achtes, ein zwölftes. Ja, das sagt die Frau auch. Oh. Emil, sagt sie, guck dir das mal an. Könntest du dir da nicht mal ein Beispiel dran nehmen? Sagt Emil, ja, eigentlich schon. Nur vergiss nicht, es ist jedes Mal ein anderes Huhn. Das ist Appell bei der Bundeswehr. Und der Spieß ist enorm kurzsichtig. Aber ist zu eitel, sich eine Brille aufzusetzen. Stiert auf die Front. Guckt zur Seite und sagt, was ist das denn für ein Typ da drüben mit der unvorschriftsmäßigen roten Mütze? Kommt Unteroffizier zu ihm und sagt, Herr Stabsfeldwebel, das ist keiner von uns, das ist der Hydrant. Sagt der Spieß, verdammt nochmal, immer diese Abiturienten. Die Testpiloten eines großen Flugzeugwerkes haben einen furchtbaren Ärger mit einer neuen Maschine, denn jedes Mal, unmittelbar nach dem Start, reißen die Tragflächen ab und der... Ja, das gibt das doch! Und der Rumpf der Maschine donnert also irgendwo in die Wälder und es hat also schon schwere Verluste gegeben und... Das war bestimmt nicht in Schottland. Nein, vermutlich nicht. Auf jeden Fall, die Konstrukteure beratschlagen und zeichnen um und rechnen. Und sie kommen also nicht zu Stuhle, bis dann einer der Ingenieure sagt, bei uns im Dorf, da lebt ein alter Einsiedler. Der hat sehr gute Ideen, außergewöhnlicher Art. Der hat also schon die Bratkartoffeln in Tuben erfunden und die Biergläser für Linkshänder. Und vielleicht weiß der auch in diesem Fall einen Rat. Bevor sie nun gar nichts tun, rufen sie diesen alten Einsiedler. Und der erbittet sich 24 Stunden Bedenkzeit und kommt am nächsten Tag wieder und sagt, ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen, meine Herren. Ja, was ist denn das? Ja, passen Sie mal auf. Sie müssen in die Tragflächen Löcher bohren. Unmittelbar dort, wo die Tragflächen an den Rumpf anstoßen, bohren Sie eine Reihe von Löchern rein, so eine Handbreit voneinander entfernt. Versuchen Sie es mal. Ja, bevor Ihnen nur die nächsten Maschinen wieder abschmieren, versuchen Sie es bei einer Maschine. Mit sehr viel Herzklopfen steigt also der Testpilot ein, donnert los, hebt ab und es passiert gar nichts. Die Maschine fliegt ihre Schleife und landet wieder. Und der Chefingenieur sofort hin zu dem Alten und sagt, also mein lieber Mann, Sie sind ein Genie. Wie sind Sie darauf gekommen? Sagt er, das ist mir auf der Toilette eingefallen. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass das Klopapier da abreißt, wo es perforiert ist? Bei Frau Huber klingelt es und sie macht auf und vor der Tür steht ein Italiener. Und sagt zu ihr, gnädige Frau, komme ich von Stadtwerke? Müssen ich prüfen, wie viel Numero Sie haben auf Lichtanzähler? Also sie traut dem Frieden nicht ganz, lässt sich also den Ausweis zeigen und ihr Mann ist auch nicht da und druckst rum und will ihn nicht reinlassen, bis er dann ungeduldig wird und da sagt er dann zu ihr, gnädige Frau, will ich jetzt wissen, wie viele Numero machen Sie bei Licht? Wenn Sie mir nicht sagen, wenn Sie mir nicht reinlassen, muss ich machen nichts Elektrizität, muss ich schneiden ab Strippe, dann können Sie machen mit Kerze wie früher. Auf einer Straße in Edinburgh, in Schottland, da trifft ein schottischer Geschäftsmann den alten McCormick und er geht zu ihm hin und sagt, mein lieber McCormick, es ist doch bitterkalt. Ich habe dir doch vor einigen Monaten eine schöne wollene Mütze, eine richtige schöne Schottenmütze, eine ganz warme Mütze geschenkt. Warum hast du die nicht auf? Ja, sagt McCormick, das kann ich Ihnen genau sagen. Seit der großen Katastrophe trage ich die nicht mehr. Um Gottes Willen, was war denn für eine Katastrophe? Ja, sagt er, das war ein ganz furchtbares Unglück. Ja, wieso, was war denn? Na, ich hatte ihre Mütze aufgesetzt und da hat mich ein Freund zum Whisky eingeladen und ich habe das nicht verstanden, weil ich die Klappen über die Ohren gezogen hatte. Und wieder kommt eine Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Mit meinem Mann ist das reinweg gar nichts mehr. Ja, sagt der Arzt, das ist überhaupt kein Problem. Schauen Sie mal, wir haben hier eine ganz neue Tablette. Wenn Sie Ihrem Gatten davon so kurz vor Mittagessen oder bei der Suppe 2 oder 3 Tabletten davon geben, dann sollen Sie mal sehen, das hilft und der kommt also gut. Sehen Sie mal, es ist jetzt 10 Uhr, wenn Sie nachher um 12 oder 1 Mittagessen, dann... Aber Sie müssen bitte morgen wiederkommen, es ist ein neues Präparat, wir müssen die Dosierung festsetzen. Am nächsten Tag kommt sie wieder, sagt der Arzt, na gnädige Frau, wie war's denn? Ach, sagt sie, Herr Doktor, es war fantastisch, es war ganz großartig. Ich habe ihm mal so gleich zur Suppe die 3 Tabletten gegeben und er hatte sie noch nicht ganz runtergeschluckt, da plötzlich wacht er auf, bläht sich auf wie ein V. Steht auf, wischt das Geschirr vom Tisch, wirft mich auf den Tisch. Und Herr Doktor, ich schwöre Ihnen, es war wie in unserer schönsten Verlobungszeit. Ja, sagt der Arzt, das ist aber eigentlich sehr prima. Ja, sagt die Frau, das schon, Herr Doktor. Nur in dem Lokal dürfen wir uns nie wieder sehen lassen. Und da fährt ein Mädchen vom Lande in die Stadt zu ihrem Freund, der bei der Bundeswehr dient, und er holt sie vom Bahnhof ab und sie hat einen furchtbar großen Koffer bei sich. Und er sagt, na ja, da werde ich dir tragen helfen. Und er greift den Koffer und, sehr schwer, und das klirrt und scheppert in dem Koffer. Sagt er, um Gottes Willen, was hast denn du für Gepäck mit? Was hast denn du für Gepäck mit? Du sollst doch nur über Sonntag mich mal besuchen kommen. Auf jeden Fall, er macht den Koffer auf, traut seinen Augen nicht, der ganze Koffer voller Weggläser. Da sagt er, um Gottes Willen, was willst du damit? Ja, sagt sie, du hast mir doch geschrieben, ich soll kommen, wir wollen einmachen. Bei der NATO in Brüssel ist ein Kameradschaftsabend der Herren Offiziere Und obgleich ja nun die Franzosen nicht mehr in der NATO sind, da ist dann von französischer Verbindungsoffizier dabei. Und wie das in der Weinseligkeit schon mal passiert, kommen sie ins Schwärmen. Und der Franzose schwelgt in Erinnerungen an zu Hause und sagt, mein Gott, jetzt möchte ich in Paris sein. Paris, die schönste Stadt der Welt, und dann ein Separé und dann ein junges Mädchen und rotes Licht und Kaviar und Kerzenschimmer und Champagner und nochmal Champagner und dann eine Champagnerflasche über den nackten Körper dieses jungen Mädchens und dann die Perlen von der Haut küssen. Und da mischt sich der deutsche Major Müller ein und sagt, sagen Sie, Herr Kamerad, kann man das Ganze auch mit Bier machen? Ein Ehepaar fährt zum 10. Hochzeitstag wieder in das Hotel, in die Berge, wo sie damals ihre Flitterwochen verbracht haben. Nun ist aber inzwischen der 9-jährige Junge dabei und den nehmen sie also mit. Und sie machen auch eine Wanderung auf einen nahegelegenen Hügel. Und da sagt der Vater zu seiner Frau, sag mal, erinnerst du dich noch, wie wir damals hier diesen Weg gegangen sind, zu dem Hügel hinauf? Ja, sagt die Frau noch ganz genau. Da sagt der kleine Junge, Papa, war ich damals auch schon dabei? Da sagt der Vater mit versonnenem Lächeln, nein, mein Junge, auf dem Hinweg noch nicht. Da gehen zwei ältere Damen am Strand von Sylt spazieren. Und nun hat sich dort ein nackter Herr in die Sonne gelegt und macht sein Mittagsschläfchen. Und um nicht völlig zu verbrennen, deckt er sich mit Zeitungen zu und den Hut auf 8:30 und pennt. Und da kommt nun ein dummer Windstoß und verändert die Situation der Zeitung. Und das, was ihn als Mann auszeichnet, wird freigelegt durch den Wind. Und das ragt dann nun so in die Landschaft, so zwischen Zeitungen und Sand und Muscheln. Und die beiden älteren Damen kommen nun vorbei und da sagt die eine, nur guck dir das an. Jahrelang jagt man nun hinter sowas her und hier wachsen die Dinger wild am Strand. An einem bildschönen Sommerabend spaziert ein junges Pärchen durch den Stadtpark und das Mädchen ist ganz hingerissen. Ach, schau doch nur mal den Mond. Riech doch nur mal die Lindenblüten und die Nachtigallen schlagen. Und der Mond scheint immer noch so schön. Und die Grillen zirpen, sagt er. Du, ich muss dich enttäuschen. Das sind nicht die Grillen, das sind die Reißverschlüsse. In Chicago liegen zwei Gangster hinter einer Mülltonne und warten auf eine Gang, die da also des Weges kommen soll und die Colts schussbereit in der Hand. Nun dauert das ein bisschen, bis die kommen, die spielen rum und wie der Zufall das will, der eine schießt dem anderen ein Auge aus. Da sagt er, du, das will ich dir sagen. Wenn du das noch einmal machst, dann gucke ich dich nie wieder an. Da hat ein älteres Ehepaar mal was von Seelenwanderung gehört nach dem Tode. Und als sie nun so älter werden, da beschließen sie also, gut, wer von uns zuerst stirbt, der meldet sich, wenn es eine Seelenwanderung geben sollte, in der ersten Vollmondnacht nach der Beerdigung bei dem anderen durch eine Geisterstimme. Und der Mann stirbt. Und in der ersten Vollmondnacht liegt nun die Frau ganz unruhig im Bett und wartet auf die Stimme, die nur aus dem Irgendwo zu ihr kommen soll. Und plötzlich hört sie die Stimme ihres Mannes, aber verfremdet irgendwo aus der Ferne. Erika, bist du da? Und Erika sagt, ja, Otto, hier bin ich. Otto, bist du es wirklich? Ja, sagt Otto, ich bin es wirklich. Gibt es eine Seelenwanderung? Na ja, sagt Otto, gibt es schon. Ja, sag Otto, was machst du denn? Wie lebst du? Und sagt Otto, ja, meine liebe Frau, ich muss dir sagen, morgens um 6 ist bei uns wecken. Dann anschließend ist bis 6:30 Sex. Und dann gibt es gegen 7:30 Frühstück. Anschließend gibt es dann erstmal wieder Sex. Und den Vormittag über machen wir Sex und dann gibt es um 11 ein zweites Frühstück und dann gibt es wieder Sex bis zum Mittagessen. Und nach dem Mittagessen ruhen wir ein wenig und dann gibt es wieder Sex und zum Abendbrot nochmal Sex. Und ja, so gegen 10 gehen wir dann etwa zur Ruhe und dann ist aber vorher nochmal Sex und manchmal auch hinterher noch etwas. Sagt sie, um Gottes Willen, mein lieber Otto, wo bist du, was machst du, woher sprichst du? Ja, sagt er, ich bin hier am Stadtrand von Lüneburg als Karnickel eingesetzt. Ja, es gibt ja überhaupt sehr hübsche Tierfabeln. Die Geschichten aus dem Tierreich sind eigentlich sehr bezaubernd. Da haben ein Fuchs und ein Hase jahrzehntelang in Konkurrenz im Revier gelebt und beschließen dann eines Tages, Frieden zu machen miteinander. Der Fuchs als der Stärkere lädt den Hasen zu sich ein und sie trinken und trinken und sind schließlich zufriedenstellend betrunken. Und will der Hase nach Hause hoppeln, da sagt der Fuchs zu ihm, ja, mein lieber Hase, das geht doch nicht. Du musst durch den dunklen Wald, wer weiß, wer da rumlungert. Du musst über die Baumwurzeln, dann stolperst du. Pass mal auf, ich reite dich nach Hause, setz dich auf meinen Rücken. Der Hase tut das, hält sich hinten an dem buschigen Schwanz fest und reitet ihn nach Hause. 14 Tage später lädt der Hase den Fuchs ein. Sie feiern, sie trinken, sie betrinken sich zufriedenstellend, bis dann zu einem Zeitpunkt der Fuchs total betrunken ist. Der Hase hat sich ein bisschen zurückgehalten, denn er weiß ja, sein Gast, und sagt, so, mein lieber Fuchs, du hast mir neulich so schön geholfen. Nun sollst du also auch nicht über die Wurzeln stolpern im Walde, dich soll auch kein Mensch belästigen. Pass mal auf, ich reite dich nach Hause, setz dich auf meinen Rücken, und der Fuchs tut das, setzt sich dem Hase auf den Rücken, hält sich hinten einem kleinen Stummelschwanz fest und fällt prompt runter. Sagt der Hase, ist überhaupt kein Problem, geht zur Garage, holt seinen großen amerikanischen Straßenkreuzer raus und fährt den Fuchs damit nach Hause. Moral dieser Tiergeschichte: Wer einen kleinen Schwanz hat, sollte wenigstens ein großes Auto besitzen. Direktor Meier trifft seinen Freund und da sagt der Freund zu ihm, sag mal, du hattest doch neulich dein 25-jähriges Berufsjubiläum. Wie war das eigentlich da mit der Feier? Ach, sagt der Direktor Meier, das war sowas von komisch und peinlich. Und sagt er, wieso? Ja, ich komme morgens ins Büro und da steht also nur ein kleiner Blumenstrauß mit einem Kärtchen vom Betriebsrat. Und sonst ist den ganzen Tag nichts passiert. Allerdings um 4:45 kam dann meine Sekretärin und sagte, Herr Direktor, ich habe noch eine ganz persönliche Überraschung für Sie. Würden Sie mich bitte nach Hause begleiten? Naja, nun mache ich das, Mädchen, ja, und ich habe sie also nach Hause begleitet und es war auch alles sehr nett während der Fahrt und wir gehen also in die Wohnung und auf der Diele sagt sie dann zu mir, ja, Herr Direktor, wenn Sie vorher noch mal ins Bad gehen möchten, ich gehe schon mal vor ins Wohnzimmer, ich rufe Sie dann. Naja, ich gehe ins Bad und sie ruft dann auch und ich komme ins Wohnzimmer und da steht meine halbe Firma, sämtliche Abteilungsleiter stehen da und singen also ein Jubellied mir zu Ehren. Sagt der Freund, aber das war doch alles wunderschön. Was ist dir denn daran so peinlich? Ja, sagt er, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja nur noch meine Socken an. Da surrt eine Eintagsfliege durchs Zimmer. Setzt sich irgendwo auf den Tisch. Hinter ihr her surrt ein Eintagsfliegerich. Setz dich daneben. Da sagt der Eintagsfliegerich zu der Eintagsfliege, wollen wir Liebe machen? Da sagt die Eintagsfliege, es tut mir leid, es geht leider nicht. Ich habe gerade meine Sekunde. Ein junger Arzt hat seine Praxis eröffnet. Und da er nun noch nicht so ganz im Reinen ist, hilft ihm seine junge Frau als Sprechstundenhilfe. Und nun kommt ein Herr, der sehr dezidiert untersucht werden muss. Und durch eine kleine Kopfbewegung bedeutet der Arzt seiner jungen Frau, sie möchte doch so lange rausgehen. Und sie geht auch raus, aber sie äugelt prompt durchs Schlüsselloch. Und kaum ist der Patient weg, da geht sie zu ihrem Mann und sagt, also hör mal, das ist doch allerhand. Wieso, sagt der Mann. Ja, weißt du, ich mach's gar nicht laut sagen, aber ich hab mal durchs Schlüsselloch geguckt und Weißt du, da, wo der Mann so richtig Mann ist, was ihn also kennzeichnet als Mann, da war was tätowiert. Sagte, ja, das stimmt. Ja, sag mal, wie kann ein Musiker sich so weit vergessen, dass er sich da tätowieren lässt? Sagt der Arzt, wieso Musiker? Ja, ich habe das genau gelesen, da stand drauf Rumba Lotte. Da sagt der Arzt, mein liebes Kind, du irrst dich. Das war kein Musiker, das war ein Seemann. Voll ausgefahren heißt das Ruhm und Ehre der baltischen Flotte. In einer Bar unterhalten sich zwei ziemlich angeheiterte Herren und da sagt der eine, ich will Ihnen mal was sagen. Vor meiner Hochzeit habe ich mit meiner Frau überhaupt keine intimen Beziehungen gehabt. Und Sie? Da sagt der andere, ja, Moment mal, und holt ein Notizbuch raus, blättert darin und sagt, wie war doch gleich der Mädchenname Ihrer Gattin? Da fällt mir noch so ein schöner von Hein und Fietje ein. Heins Frau ist allein zu Hause und es klingelt und Fietje steht vor der Tür und kommt rein und nimmt sie in den Arm und schmust mit ihr und ihr ist das gar nicht so recht und hinterher will er mit ihr ins Schlafzimmer, ihr ist das auch nicht recht, sagt Fietje, du komm, hier hast 100 Mark und nun lass mal gut sein, 100 Mark ist ja nun Geld, sie gehen also ins Schlafzimmer. Abends kommt Hein nach Hause und fragt seine Frau, war Fietje hier? Ja, sagt sie, Fietje war hier. So, das ist ja schön. Wo ist das Geld? Jetzt kriegt er so einen knallroten Kopf. Wieso Geld? Der hat dir doch 100 Mark gegeben. Sie platzt, fast geht zum Kleiderschrank, holt den 100-Mark-Schein raus, gibt ihm den. Da sagt Hein zu ihr, siehst du, auf Fietje kann man sich doch verlassen. Er hat gesagt, er will die 100 Mark heute zurückbringen, die ich ihm geliehen habe, und er hat's getan. Da geht ein Mann in eine Badeanstalt und der Bademeister, der ihn kennt, geht zu ihm und sagt, mein lieber Mann, ich muss Ihnen eins sagen, wenn Ihr Sohn noch einmal ins Wasser pinkelt, dann muss ich ihn anzeigen. Es tut mir furchtbar leid, aber so geht das nicht. Na, na, na, sagt der Vater. Das hat doch irgendwann schon jeder vielleicht mal so gelegentlich und das tun doch nun viele. Und ja, sagt der Bademeister, das schon, aber nicht vom 3-Meter-Brett. Da kommt ein Mann vor seiner üblichen Zeit aus dem Büro nach Hause. Als er die Tür öffnet, hört er einen furchtbaren Lärm in der Wohnung und als er dann ins Wohnzimmer kommt, ist der Lärm vorbei und er entdeckt nur noch eine qualmende Zigarre im Aschenbecher. Sagt er, was ist das für eine Zigarre? Ja, sagt die Frau, die liegt da so. Ja, sagt der Mann, du weißt aber, ich rauche keine Zigarren und woher kommt der Qualm und was ist, ich will von dir wissen, was ist das für eine Zigarre? Sagt sie, aber ich weiß auch gar nicht, was ich dir sagen soll. Und sie wird also sehr unruhig. Und er sagt, verdammt noch mal, ich will jetzt endlich raushaben, was hier los ist. Was ist das für eine Zigarre? Da meldet sich eine ganz zimperliche Stimme aus dem Schrank und sagt, eine Brasil, mein Herr, eine echte Brasil. Bei Gefallen bitte einen Daumen nach oben. Noch eins in eigener Sache, meine Amazon-Partnerschaft. So könnt ihr mich unterstützen. Vielen Dank. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Coldbank.